Ich bin 20 Jahre alt, die Zeit vergeht so schnell. Gestern noch ein Kind gewesen und für heute einen Sack bestellt. Was ist passiert? Die Zeit rast an mir vorbei und ich merke nicht einmal, was ich verpasse. Oh nein, wie ein Ü-Ei öffnet sich mein Leben, doch ich finde darin keine Schokolade oder Spielbestreben. Nur ein Meer, in dem ich ertrinke, auch wenn du denkst, dass ich mir das einbilde. Diese Filme in meinem Kopf spielen sich von allein ab, ich betätige keinen Knopf. Diesen Schopf, den ich mal gepackt hab, brachte mir Glück. Doch das war mal, jetzt ist die Zeit, um zu überlegen. Denn auch ich muss den Löffel abgeben. Wenn ich von heute auf morgen krank werden würde und es gäbe keinen Arzt, der mir helfen könnte. Tag ein Tag aus muss ich erleben, wie es sich anfühlt, älter zu werden. Doch man will es nicht mehr fühlen, weil alles, was ich sehe, ist die lange Lebenszeit und sie geht an mir vorbei, bis der Körper sich befreit. Tag ein Tag aus muss ich erleben, wie es sich anfühlt, älter zu werden. Doch man will es nicht mehr fühlen, weil alles, was ich sehe, ist die lange Lebenszeit und sie geht an mir vorbei, bis der Körper sich befreit. Ich sehe jeden Tag in mein Spiegelbild und entdecke mit Bedauern die Veränderung, die ich nicht will. Doch die Zeit geht schnell vorbei, da fragt man sich doch gleich, wieso erlebe ich diesen Scheiß? Wieso ich, warum dies, wieso das? Fragen über Fragen, diese Fragen sind die größte Last, weil ich keine Antwort darauf hab. Und es gibt doch keinen, der darauf eine Antwort hat. Ich frag mich, ob das Leben einen Sinn ergibt. Ist der Traum vorbei, wenn man sich zwingt? Denn wie ein Trip fühlt es sich an, als wäre unsere Welt den Drogen unterfangen. Es dauert mir so lang, bis der Zustand getilgt ist, weil sich das Gefühl bis in meine Adern frisst. Tag ein Tag aus muss ich erleben, wie es sich anfühlt, älter zu werden. Doch man will es nicht mehr fühlen, weil alles, was ich sehe, ist die lange Lebenszeit und sie geht an mir vorbei, bis der Körper sich befreit. Tag ein Tag aus muss ich erleben, wie es sich anfühlt, älter zu werden. Doch man will es nicht mehr fühlen, weil alles, was ich sehe, ist die lange Lebenszeit und sie geht an mir vorbei, bis der Körper sich befreit.